time in your word. Vater, segne diese Zeit jetzt in deinem Wort. I ask in Jesus' name. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Before we start, I would like to just speak to the people listening to this message on the tape. Bevor wir anfangen, möchte ich noch zu denen etwas sagen, die uns nur im Internet hören. Some of you have gone away for the summer. Ein paar von euch sind im Sommer weg. And you're having a great time on vacation, and we're all thankful. Habt eine großartige Zeit. I know that very much you appreciate these messages online. Und ich weiß, dass viele von euch diese Botschaften sehr schätzen online. Don't forget the church. Vergesst bitte die Gemeinde nicht. And we really need your help this summer. Wir brauchen eure Hilfe wirklich diesen Sommer. With the offerings, so. Auch bezüglich der Gaben. Keep us in mind wherever you are. Also bitte denkt an uns, egal wo ihr seid. And you can send your offerings through a bank transfer if you need to. Und man kann auch über eine Überweisung machen. Yeah. You're part of this church too. We need you. Ihr seid Teil dieser Gemeinde und wir brauchen euch. Thank you for your love. Danke für eure Liebe. Okay, let's turn in our Bibles. I want you to look at this verse from Zephaniah 3 first. Ich möchte diesen Vers aus Zephaniah nochmal anschauen. This is a verse in the contemporary English translation. Ein Vers eben aus einer moderneren englischen Übersetzung. And I like the way it's translated. Und mir gefällt diese Wiedergabe. It says the Lord your God wins victory after victory. Das heißt, der Herr, dein Gott, gewinnt Sieg nach Sieg. In the King James it says the Lord your God in the midst of you is mighty. Und in King James übersetzt, der Herr, euer Gott, in eurer Mitte ist mächtig. But it means he's winning victory after victory for us. Aber das heißt natürlich, dass er einen Sieg nach dem anderen für uns davonträgt. And is always with you. Und ist immer bei dir. I like this right here. Und mir gefällt das gut. He celebrates and sings because of you. Er feiert und singt wegen dir. And he will refresh your life with his love. Und er wird dein Leben erfrischen mit seiner Liebe. Have we ever imagined God the Father celebrating God? Haben wir uns je vorgestellt, dass Gott der Vater uns feiert? In Luke chapter 15 Jesus taught this parable or the story. In Lukas 15 bringt Jesus dieses Gleichnis, diese Geschichte der zwei verlorenen Söhne. Und er malt uns hier ein Bild vor Augen über Gott, das noch nie vorher gesehen wurde. This loving Father, dieser liebende Vater, who would give his son his request, der seinem Sohn das gibt, was er fordert, the younger son, dem jüngeren Sohn, that he would Father, give me my inheritance. Denn er bittet den Vater, gib mir mein Erbe. Now. Jetzt. Which basically means. Und das bedeutet, übersetzt. Father, I consider you dead. Vater, ich erachte dich als tot. I want it now and I want to go my way. Ich möchte meine Erbschaft jetzt und ich möchte meinen eigenen Weg gehen. And the Father endures this. Und der Vater erträgt das. And then Jesus paints this picture of a father. Und dann zeigt uns Jesus dieses Bild eines Vaters. Running to his son, der seinem Sohn entgegenläuft, as his son returns, als sein Sohn zurückkehrt. And he runs to him, und er läuft ihm entgegen, embraces him, umarmt ihn, he kisses him, küsst ihn, the son repents, und der Sohn tut Buße, says, Father, I've sinned against you and I've sinned against heaven. Und sagt, Vater, ich habe gegen dich gesündigt, ich habe gegen den Himmel gesündigt. And the father's like, yeah, yeah, yeah, okay. Und der Vater sagt, ja, ja, ist schon gut. Kill the fatted calf, let's get the festival going. Geht, holt das gemästete Kalb, bringen wir hier eine Party in Gang. To kill a fatted calf. Ein gemästetes Kalb there's zu schlachten. No, there's no freezers, there's no refrigerators. Damals gab es ja keine Kühlschränke, keine Gefriertruhen. What you kill is what you eat, basically. Was man tötet, muss man auch gleich essen. Und wenn man so ein Kalb schlachtet, muss eigentlich das ganze Dorf kommen, you um never es zu kill verzehren. A fatted calf unless it's for some the most incredible event. Man schlachtet kein Kalb, wenn es nicht ein ganz besonderer Anlass ist. Vielleicht die Hochzeit deiner Tochter oder deines Sohnes. But here God celebrates because his son came back. Aber hier feiert Gott, weil sein Sohn zurückkehrt. And in it says in the NASB in my version. Und in der New International Standard Bible has. It says that he celebrates. Dass er feiert. And if we look there in Luke chapter 15 just for a moment. Und wenn wir da reinschauen, Lukas Kapitel 15. You see what celebrate means. Dann sieht man, was feiern bedeutet. He put his best robe on his son. Er legte seinen besten Mantel um seinen Sohn. In verse 23 he said, bring the fatted calf and kill it. Und in Vers 23 sagt er, bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Let's have a feast and celebrate. Und lasst uns essen und fröhlich sein. For this son of mine was dead. Denn dieser mein Sohn war tot. And is alive. Und ist wieder lebendig geworden. Jesus died for the sins of the whole world. Jesus starb für die Sünden der ganzen Welt. There's not a single person in this world and throughout history. Und es gibt keine einzige Person auf dieser Welt oder auch in der ganzen Geschichte that Jesus did not die for. Für den Jesus nicht gestorben and ist. That he, and God is not willing to accept as a son or daughter. Oder einen Menschen, den Gott nicht akzeptieren würde als Sohn oder als Tochter. And this picture is of someone who was lost. Und dieses Bild ist das Bild für jemanden, der verloren war. And has come to God. Und jetzt zu Gott kommt. He was lost and is found. Er war verloren und ist jetzt wiedergefunden. And they began to celebrate. Und sie fingen an zu feiern. Now last week we were talking about earlier in this chapter. Letzte Woche haben wir über Dinge gesprochen, die vorher in diesem Kapitel a couple stehen. Weeks ago, oder was schon vor ein paar Wochen. How all of heaven rejoices when one person comes to know him. Wie sich der ganze Himmel darüber freut, wenn ein Mensch Gott kennenlernt. When one person turns to God, heaven celebrates. Wenn ein Mensch sich Gott zuwendet, feiert der ganze Himmel. And look in verse 25. Meanwhile, the older son was in the field. Und wenn ihr schaut, Vers 25, sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. When he came near the house, he heard music and dancing. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Can you picture God dancing? Könnt ihr euch vorstellen, wie Gott tanzt? Do you think the father was not dancing? Glaubt ihr nicht, dass der Vater dort auch mitgetanzt hat? Was just kind of walking around, like, dass er vielleicht nur so herumgegangen ist? Yeah, very nice, very nice. Sehr schön, sehr nett. I think he was in the middle. Ich glaube, er war in der Mitte dieses Reigens. And he was just dancing around. Und ich glaube, er hat sich links und rechts eingehängt und hat mitgetanzt. People were looking like, wow, that's the father. Und alle haben gesagt, wow, das ist der Vater hier. I wonder if we're going to be blown out of our concepts of God when we get there. Und ich frage mich, ob nicht alle unsere Konzepte, die wir so über Gott haben, irgendwie über den Haufen geworfen werden, wenn like wir mal the dort biggest party sind. You could ever imagine. Dass der Himmel wirklich die größte Party ist, die man sich vorstellen it's kann. Like you almost wonder, du denkst this is heaven, vielleicht, right? Wow, das ist hier der Himmel? I'm at the right place, right? Also ich bin jetzt schon richtig hier, I mean, oder? This is like a party. Das ist hier ein Riesenfest. Why do we think that only the unbelievers know how to party? Warum glauben wir, dass nur ungläubige Menschen wissen, wie man feiert? Yeah, let's have a party, man. Ja, los, feiern. Oh, we can't invite any Christians because they don't know how to party. Also, wir laden keine Christen ein, weil die wissen nicht, wie man feiert. Why is there the alcohol? Why are there the drugs? Why is there the immorality? Warum gibt's da Unmoral, Drogen, Alkohol? Warum verwendet man das alles? Is it because God, the author of parties, is missing? Weil Gott, der Erfinder jeder Party, fehlt. And they have to substitute him with something else. Und man muss Gott durch irgendetwas anderes ersetzen. God is a God of celebration. Gott ist ein Gott der Feier. God commanded Israel to celebrate the festivals. Und Gott hat den Israeliten geboten, ihre Feste zu feiern. And here out of Jesus' own mouth. Und hier selbst aus dem Munde Jesu. So they had music and dancing. Spricht es davon, dass sie Musik hatten und tanzten. But the older brother. Aber der ältere Sohn, who is also a picture of an unsaved person, der auch das Bild zeigt eines nicht geretteten can Menschen, also be a picture of a saved person who doesn't really know his father's heart. Könnte aber auch ein erretteter Mensch sein, der das Herz seines Vaters nicht kennt. You can look at it both ways. Man kann es von beiden Seiten you betrachten. You can look at a Christian who got lost in the world. Man kann ihn vergleichen mit einem Christen, der sich aber wieder in der Welt verloren hat. Home. Und er kehrt wieder nach Hause zurück. Or you can think of unsaved people. Oder vielleicht jemand, der nicht erlöst ist. And this older brother, und dieser ältere Sohn, who might be like a few people maybe in our midst, der vielleicht so wie manche in unserer Mitte ist, have no idea of celebration. Die keine Ahnung haben davon, was feiern bedeutet. Because maybe they don't know what to celebrate about. Denn vielleicht wissen sie nicht, was es zu feiern gibt. Or it's the way they were brought up. Oder es ist einfach ihre Erziehung daran schuld. That, you know, God is this kind of like God who sits there and is really boring and vielleicht stiff and hat man serious. Erzählt, dass Gott halt dieser Gott ist, der einfach da ist, still da sitzt, sehr ernst. But Zephaniah 3 was very clear. Aber Zephaniah 3 ist das sehr klar. He is a God that celebrates with singing over us. Er ist ein Gott, der feiert und singt über uns. I can't wait to hear what God the Father's voice sounds like when he sings. Ich bin schon sehr neugierig, wie die Stimme des Vaters klingt, wenn er singt. It's going to be unbelievable. Und das wird unfassbar sein. Like there's going to be this, you know, all the orchestra and the angels and the choir and everything. Da wird das Orchester und die Engel und der Chor sein und alles. And then the Father steps up and it's his solo. Und dann kommt der Vater und es ist sein Solo. And it's like, wow! And the Father's like, you know, he sounds like Noah when he sings. Vielleicht so wie Noah. And it's like, we're like, whoa, is that cool? Let's get the Father up there again. Father, sing again. Vater, sing nochmal. Really? Everybody want me to sing? Sing again. Wollt ihr alle, dass ich nochmal singe? And he runs up there like a little kid. He's like, and he sings again. And he's celebrating and in our midst. Gott singt und feiert und das in unserer Mitte. And we're thinking, I can't believe it. Und wir denken uns dann, ich glaube das nicht. I lived my whole life on earth and I didn't know this about my father. Mein ganzes Leben habe ich auf der Erde verbracht und wusste das nicht über meinen Vater. And Jesus said, if you see me, you see the Father. Und Jesus sagt, aber wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. You heard what I was teaching. You saw these things in the scripture. Ihr habt doch gehört, was ich gepredigt habe. Ihr habt die Schrift gelesen. Why the work of God is to believe. Und das Werk Gottes ist es zu glauben. It's a lot of work to believe. Und es ist viel Arbeit zu glauben. Because there's so much to believe, you think, wow, I didn't know this. I should, yeah, let's get to work and start believing. Weil es so viel zu glauben und zu erkennen gibt. Also, is it hard work this morning? Ist es auch schwere Arbeit heute Morgen? To believe that God is a God that celebrates. Zu glauben, dass Gott ein Gott des Feierns ist. Are you thinking, man, I can't handle this. This is hard. Und vielleicht denkst du dir, nein, ich weiß nicht, ich kann das jetzt echt schwer schlucken. No, believe it. Aber du kannst es glauben. Believe it. The work of God is to believe. Glaub's einfach, denn das Werk Gottes bedeutet zu glauben. God loves us. Gott liebt uns. We have three most incredible things to celebrate this morning. Und es gibt drei wirklich unglaubliche Dinge, über die wir heute Morgen feiern. Our past is forgiven. Dass unsere Vergangenheit vergeben ist. All of it. Alles davon. And you know what? By the time I die. Und bis zu dem Tag, an dem ich sterbe, sogar die Sünden, die ich noch nicht begangen habe, werden dann schon Vergangenheit sein. Also in dem Augenblick, wo ich bereit bin, um den Herrn zu begegnen, ist meine Vergangenheit vergeben. Und das Einzige, was uns trennt, die Nähe Gottes zu spüren, ist das, dass wenn wir unsere Sünde nicht bekennen. Then it's like, you know, there's air everywhere and we say, I don't know if there's any air here. Und dann ist es so, als ob ja Luft umgibt uns und wir sagen aber, na, ich weiß nicht, ob es Luft zum Atmen da ist. Aber sie ist überall. But sin blinds us from the presence of God. Aber die Sünde verblendet uns vor der Gegenwart so Gottes. So we can celebrate the fact that all of our sin is forgiven. Und so können wir feiern die Tatsache, dass unsere komplette Sünde vergeben ist. Even our future sin is forgiven. Auch die Dinge, die wir in Zukunft tun werden. God doesn't live in time like we live in time. Denn Gott lebt nicht in der Zeit, in der wir leben. God called us. Gott hat uns berufen, because he sees our hearts. Weil er unser Herz sieht. Romans 10:10. Römer 10, Vers 10. And we believe with our heart. Wir glauben mit unserem Herzen. And the Bible says, behold, what manner of love the Father has given unto us. Und die Bibel sagt, seht, welche eine Liebe der Vater zu uns that hat. We should be called the children of God. Dass wir Kinder Gottes heißen sollen. And he not only adopts us. Und es ist nicht nur so, dass er uns adoptiert. Which is a big deal. It's aufnimmt. A really, really, really big deal. Und das ist eine echt große Sache, dass Gott but das he also tut. Regenerates us. Sondern er stellt uns auch wieder her. So that his spirit is inside of us. Und dann, und so ist es so, dass sein Geist in so uns ist. He has actually given birth to us. Und folglich ist es tatsächlich so, dass er uns gebiert. Ja. Yeah. John 3:3, a man must be born again. Johannes 3, Vers 3, ein Mensch muss von Neuem geboren werden. So we've been born of God. Und so sind wir von Gott neu geboren worden. And the Spirit is inside of us. Und der Geist ist in uns. And the Spirit inside of us cries, Abba, Father. Und dieser Geist in uns, der ruft aus, Abba, Vater. The God who is the God of inapproachable light. Der Gott, der ein Gott ist in einem unerreichbaren Licht. That no man can see. Wo kein Mensch hineinschauen because kann, we would just disappear, weil wir einfach verschwinden würden, we will embrace this God, wir werden diesen Gott umarmen as our Father, als unseren Vater, because when we are there, we will be like him. Denn wenn wir vor ihm sind, werden wir sein wie er. Our past is forgiven. Unsere Vergangenheit ist vergeben. Can you believe that this morning? Und die Frage ist, ob du das heute Morgen glauben kannst. Or do you live in your past? Oder lebst du in deiner eigenen Does Vergangenheit? Your past haunt you? Verfolgt dich deine Vergangenheit? Did you hurt somebody so bad that you can never forgive yourself? Hast du jemanden so schwer verletzt, dass du dir selbst nie vergeben kannst? Did you rape somebody? Hast du jemanden vergewaltigt? Did you molest somebody? Jemanden belästigt? Did you cause a car accident or something? Hast du einen Verkehrsunfall oder irgendetwas verursacht? You can't forgive yourself. Und du kannst dir selbst nicht vergeben? I was watching The Passion last week. Letzte Woche habe ich mir den Film Die Passion nochmal angeschaut. And I thought it's too much. Und ich habe mir einfach gedacht, das ist zu viel This isn't für mich. Even a blessing to me, God. This is like I am feeling sick. Das ist jetzt kein Segen für mich. Also mir wird schlecht dabei. Did you have to go through this much? Wenn es wirklich notwendig war, dass du das alles durchmachst. And God is saying, look, don't weep. Und Gott sagt aber, schau, weine nicht darüber. But celebrate with me. Sondern feiere mit mir. It's finished. Es ist vollbracht. It's complete. Es ist vollständig. I prepared a table. Und ich habe einen Tisch bereitet. In Matthew 22. Matthäus 22. I prepared a banquet for my son. Ich habe so ein Bankett vorbereitet für meinen Sohn. But those who were worthy and those who were invited did not want to come. Aber die würdig gewesen wären und eingeladen waren, die wollten nicht kommen. Well, let's say those who were invited. They were not worthy then. Aber das bedeutet, sie waren eigentlich nicht würdig. And Jesus said, "Go into the highways, go everywhere." Und Jesus sagt halt, geht halt auf die Straßen, geht and überall hin. Invite the good and the bad. Und ladet die Guten und die Bösen ein. And fill my house. Und füllt mein Haus. And it was amazing, and then everyone's in the house. Und dann war es eben unglaublich, alle diese Menschen and waren in diesem Haus. And there's one person without a robe. Und da ist diese eine Person, die nicht dieses feierliche Gewand anhat. And the Lord says. Und der Herr sagt zu dieser Person, von Freund, How did you get in here? Wie bist du hier reingekommen? Where's your robe? Wo ist dein Feiertagsgewand? And he was thrown out. Und der wurde dann hinausgestoßen, where there is weeping and gnashing of teeth. Wo es das Weinen und dieses Zähneknirschen gab. And we are there with the robe. Und wir stehen da mit diesem Kleid, a robe of perfect righteousness. Mit diesem Mantel der Gerechtigkeit. Our past is forgiven. Unsere Vergangenheit ist vergeben. We have a purpose for living. Und wir haben einen Sinn für unser Leben. And everything is working to the good. Und alles, was geschieht, wirkt zum Guten Even für uns. Our greatest crises, selbst unsere größte Krise, that are beyond anything we could imagine. Unsere Krisen, die alles übersteigen, was wir uns noch vorstellen können. Jesus' crucifixion was the most ununderstandable crisis probably in history. Die Kreuzigung Jesu war wahrscheinlich die größte Krise, die wir nicht verstehen können überhaupt. His own disciples were freaked out. Seine eigenen Jünger waren total schockiert. And it was the salvation of the world. Und das bedeutete aber die Erlösung der Everything Welt. In our life is working to the good for those who love him. Alles in unserem Leben wirkt zum Guten denen, die Gott lieben. And number three, und das dritte, heaven is our home. Der Himmel ist unser Zuhause. I can't wait, you know? Und ich kann es gar nicht I'm erwarten. Just counting down. Ich zähle einfach nur runter. I turned 50 last week and I'm just counting down. Letzte Woche bin ich 50 geworden und jetzt zähle ich nur noch runter. Can't wait to cross over and see Christ. Und ich kann nicht erwarten, bis ich wirklich hinübergehe und Christus and sehen see kann. The Father and all the angels und and den all Vater the people. Sehe und die Engel und all die Menschen auch. And just have a party. Und einfach ein großes Fest feiern. Spend the next 10,000 years just shaking hands. Und die nächsten 10,000 Jahre einfach nur Hände schütteln. Abraham, oh Abraham, Moses and all these people throughout history. All diese Menschen, die in der Geschichte gelebt haben. Wer warst du nochmal? Du bist Ruth. Are you the Ruth? Du bist die Ruth. I'm the Ruth. Ja, ich bin die Ruth. I'm the Ruth. Nice to meet you. Nice, ja. Rob. Yeah, I come from. Wow, forget it. I come from Vienna, like yeah, 2000. Ich komme von Wien, von das Jahr 2000 herum. And who are you? That's Abel. Und das ist Abel. Wow, incredible. And all these people from China and Indonesia. Und all diese Menschen aus China, aus Indonesien. Imaginable from every nation. Überall aus jeder Nation, aus jedem Land. I can't wait to cross over. Und ich kann es nicht erwarten, dorthin zu kommen. Because my home is in heaven. Weil mein Zuhause im Himmel. Now last week I had mentioned, or a week before, I can't remember. Vor kurzem habe ich erwähnt. to go home and write yourself a letter from God the Father. Dass ihr nach Hause gehen sollt und euch selbst einen Brief schreiben sollt vom Vater. Did anybody do it? Hat das irgendjemand getan? Raise your hand. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Write yourself a letter. Schreibt ihr selbst einen Brief, that you would like the Father to write you. Den du gerne von deinem Vater erhalten würdest. What comes out of your mouth. Und du bist vielleicht wirklich erstaunt darüber, was aus deinem Mund hervorkommt. This is a letter that I wrote to myself from und das God ist ein Father. Brief, den ich mir selbst geschrieben habe von meinem Vater. I read it like every other day. Und jeden zweiten Tag circa lese ich ihn. Dear Rob, lieber Rob, you are my son. Du bist mein Sohn. I begot you and adopted you. Ich habe dich gezeugt und dich adoptiert. You can't imagine what is waiting for you. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was auf dich wartet. Here in my presence. Hier in meiner Gegenwart. Thank you for following my will for your life. Danke, dass du meinem Willen für dein Leben gefolgt bist. I've taken you through many kinds of situations. Ich habe dich durch viele verschiedene Situationen geführt. To prepare you to be a vessel fit for my use. Um dich vorzubereiten, ein Gefäß zu sein zu meiner Verwendung. Keep drawing near to me. Fahr fort, mir immer näher zu kommen. I have so much to show you. Es gibt noch so vieles, was ich dir gern zeigen möchte. Don't fret. Weiche nicht zurück. Don't worry und mach dir keine about Sorgen. Your concerns. Mach dir keine Sorgen über deine Anliegen. I hold the key to every one of them. Ich habe den Schlüssel zu jeder einzelnen Make Sorge. Me the center of your life even more than ever. Mach mich zum Mittelpunkt deines Lebens mehr als je zuvor. And I will fulfill your heart's desires. Und ich werde die Wünsche deines Herzens erfüllen. Rob, I love you. Ich liebe dich. Don't fear hab anything. Keine Angst. Gar nichts. I am with you. Ich bin bei dir. Your heavenly Father. Ja, dein himmlischer Vater. You know, I wrote that, and then as I would read it the next day. Und ja, ich habe das aufgeschrieben, und als ich es am nächsten Tag las, did I really write that? Habe ich mir gedacht, habe wirklich ich das geschrieben? Or did God just use my mouth? Oder hat Gott meinen Mund verwendet? Yeah, I think that the Holy Spirit just wrote that. Und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht war das wirklich der Heilige Geist, der das geschrieben hat. I've been spending, like I said, an hour, one solid hour with God every day now. Wie ich erwähnt habe, verbringe ich jetzt wirklich eine Stunde, ununterbrochene Stunde mit Gott jeden Tag. Has it been a challenge to find some time in the day for that hour? Und war das eine Herausforderung, wirklich eine ganze Stunde zu finden? Absolutely. Ja. I have to plan that hour at the beginning of the day. Ich muss diese eine Stunde wirklich im Tagesablauf einplanen. I have to leave appointments to get to that appointment. Ich muss andere Termine absagen oder wirklich frühzeitig verlassen, um das zu schaffen. Like a warrior to get to that hour. Ich muss wirklich wie ein Krieger kämpfen, um diese eine Stunde freizubekommen. Denn alles andere in meinem Leben möchte diese eine Stunde einnehmen. I have a goal. Und ich habe ein Ziel. When I'm 60 years old, und das ist folgendes, wenn ich 60 bin, on my birthday, zu meinem Geburtstag, I want to stand here and say, dann möchte ich hier stehen und sagen können, I've spent an hour with God every day since my 50th birthday. Seit meinem 50. Geburtstag habe ich jeden Tag eine Stunde mit Gott verbracht. Und wisst ihr warum? Because I've realized in 32 years of being a Christian, weil ich in den 32 Jahren, in denen ich jetzt Christ bin, gemerkt habe, it's only when I'm radically serious about God, dass es nur dann ist, wenn ich wirklich ganz radikal ernst mache mit Gott in meinem Leben, really dass sich irgendetwas bewegt. And I want to impact this world, my world for Christ. Und ich möchte gerne einen Unterschied machen in dieser Welt, in meiner Welt für and I'll Christus. I'll never do that unless I take God radically serious. Und das wird nie passieren, wenn ich Gott nicht ganz radikal ernst nehme. And God has been there. Und Gott war da. And it's been a blessing. Und für mich war es ein Segen. And every time I sit down, I think, God, it was a battle to get here. Und jedes Mal, wenn ich mich dann hinsetze, denke ich mir, Gott, es war ein Kampf, hier zu sein. But jetzt. This is the happiest time of my week. Aber das ist wirklich die tollste Zeit meiner Woche. Maybe you're here this morning. Vielleicht bist du heute Morgen and hier. You've never given your life to Christ. Und du hast dein Leben noch nie Christus gegeben. You're just visiting today, maybe. Du bist vielleicht nur auf Besuch hier. Or you've been coming for a few months. Oder vielleicht kommst du schon ein paar Monate her. Would you pray with me this morning? Dann frage ich dich jetzt einfach, würdest du jetzt vielleicht mit mir and beten? Ask God if he would forgive you. Und Gott bitten oder fragen, ob er dir vergeben würde. All of your past. All das, was in deiner Vergangenheit passiert ist. Let's bow our heads. Wir wollen unser Haupt neigen. God in heaven. Gott im Himmel. Our Father. Unser Vater. Maybe there's somebody here this morning and they're not sure where they would go if they died. Vielleicht gibt es heute Morgen jemanden hier, der sich nicht sicher ist, wo er hinkommt, wenn er sterben würde. If you got hit by a car on the way home today and you were dead. Vielleicht wenn du auf dem Heimweg von einem Auto angefahren wirst jetzt. Where would you be when you opened up your eyes in eternity? Wo wärst du, wenn du in der Ewigkeit deine Augen öffnest? In heaven. Im Himmel. Or eternally separated. Oder wärst du bis in Ewigkeit von Gott getrennt? Pray with me. Bete einfach mit Say mir. God. Und sag Gott. I only understand a little bit. Ich verstehe nur sehr wenig. I know that I'm sinful. Ich weiß aber, dass ich sündig bin. I've hurt people. Dass ich Menschen verletzt I do habe. Selfish things. Und dass ich Dinge tue, die sehr selbstsüchtig I'm sind. Proud. Ich bin stolz. Forgive me, cleanse me, please. Vergib mir bitte, reinige mich. I need you. Ich brauche dich. Please, God. Say those words very quietly. Sprich diese Worte einfach ganz leise für dich. God, forgive me. Gott, vergib mir. Cleanse me. Mach mich rein. Give me the gift of eternal life. Gib mir dieses Geschenk des ewigen Lebens. Please. Bitte. If you're praying that this morning, I'd like to give you something this morning if you come to me. Und wenn du das heute Morgen betest, dann möchte ich dir gerne etwas geben heute, wenn du zu mir kommst. Just see me after service. Wenn du das haben möchtest, dann komm einfach nach dem Gottesdienst auf mich zu. For the church this morning. Und für die Gemeinde heute Morgen. How radical are you about your life with God? Wie radikal bist du in deinem Entschluss mit Gott zu gehen? When you get to heaven, will you be filled with regret? Wenn du im Himmel bist, wird es dir dann wirklich leid tun? When you hug Jesus for the first time? Wenn du Jesus zum ersten Mal umarmst? Will you think? Wirst du dir denken? If I could only go back. Wenn ich das Ganze nur nochmals machen könnte. I would live a life of appreciation and thanksgiving. For all that I have here. Ich würde ein Leben führen, das wirklich dankbar ist für alles, was ich hier habe. Jesus, we thank you this morning. Jesus, wir danken dir heute Morgen. And Father, we thank you that you are a God that celebrates over us. Und Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der über uns feiert. That we are a people that don't need to weep. Dass wir ein Volk sind, Menschen sind, die nicht weinen müssen in, your presence, in deiner Gegenwart. Because the cost was so high. Weil der Preis so hoch war. That we can celebrate with all of our hearts. Dass wir von ganzem Herzen feiern können. We love you this morning. Wir lieben dich heute Morgen. Thank you for this time. Danke für diese Zeit. Amen. Amen.